denkt ihr denn, das Nazi getue? Doch die Antwort auf die Frage lässt dir einfach keine Ruhe. Denn was willst du ihnen sagen? Ja, was war bisher dein Lohn? Außer Stress und Keulereien hattest du noch nichts davon. Also denkst du dir, was soll's, und redest dich da wieder raus. Aber diese eine Frage, sie verfolgt dich noch zu Haus. Hattest du die ganzen Jahre einen falschen Weg gewählt? Oder ist es nur die Frage, die so manchen von uns quält? Hat dein Kampf noch einen Sinn, oder glaubst du nicht mehr daran? Wirfst du einfach alles hin, oder stehst weiter deinen Mann? Sind dir deine Ziele wichtig, oder hast du keinen Plan? Weißt du selbst, was falsch und richtig, schließt du dich der Masse an? Fragen über Fragen, doch die Antwort siehst du nicht. Und die Schläge deiner Feinde treffen hart in dein Gesicht. Sie versuchen dich zu brechen, denn sie haben große Angst. Wir können großes Glück erreichen, gibst du alles, was du kannst. Sie versuchen dich zu blenden durch Konsum und falschen Wert. Lass sie aus, die Geisteslosen, ihre Ziele sind verkehrt. In der Freiheit gilt ein Kampf und den gewinnt man nicht mit Geld. Sag den Leuten, die dich fragen, einfach mal, was wirklich zählt. Frage sie nach ihren Werten, wissen sie, was er ist. Und dann nehme ich mit dir klar, es ist richtig, richtig, wie du bist.